1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Die Tasche. Well, who is she gonna do? Collection box calling on you. What you gonna say? Collection box coming your way. I can see the light coming. can see the light coming. Tasche. Vor einigen Tagen muss Tom wohl bei mir zu Hause gewesen sein. Tom, der Flohmarkthändler. Irgendwann einmal habe ich den kennengelernt. beim Stöbern an seinem Stand. Gut sortiert, Tom verkauft Schallplatten. Aber das, was ich damals suchte, hatte er bei unserem ersten Aufeinandertreffen nicht parat. Er müsse zu Hause mal schauen, sagte er, da habe er noch so eine Art Lager. Dann kramte er einen Kalender heraus, einen im Taschenformat, so ein richtiger Trödelkalender, auf dem alle nur denkbaren Marktveranstaltungen des laufenden Jahres festgehalten waren. Dieser Tom war richtig gehend auf Tour. Man könnte sagen, auf Trödeltour. Heute hier, morgen da. Und ohne dass ich ihm in der Folgezeit nun groß hinterhergefahren wäre, ergab es sich, dass wir uns öfters trafen. Auf Märkten und auch auf Festivals. Tom war schon sehr gewissenhaft. Er hatte immer mal wieder Platten mit dabei, von denen er genau wusste, dass ich sie bei unserem letzten Treffen angefragt hatte. Irgendwann erzählte mir dann, er hätte ein Haus gekauft, völliger Alleinlage, in einer ehemaligen Moorgegend. Und da würde er jetzt gemeinsam mit seiner Frau hinziehen. Tom, sagte ich, du bist viel unterwegs, oft auch einige Tage lang. Hat denn deine Frau da so ganz alleine im Moor, wenn sie dich denn mal nicht begleitet, hat sie denn da nicht womöglich doch ein wenig Angst? Das Haus hat ja keinen Keller, antwortete er mir. Und so ganz verstand ich nicht, was er meinte. Nun, erklärte er mir, sie hat schon seit jeher Angst, alleine in den Keller zu gehen. Und die meisten Häuser in ehemaligen Moorgebieten haben wegen des bisweilen hohen Grundwasserspiegels keine Keller. Deshalb sind wir ja da hingezogen. Eigenartige Logik, dachte ich, sagte aber mal einfach nichts. Außer, aha. Nun ja, manchmal hat sie schon Angst, räumte Tom nach einer Weile ein. Das liegt am Dachboden. Da hört sie oft ein etwas merkwürdiges Scharren. Das macht ihr Angst und dann ruft sie Freunde an, gelegentlich auch mich. Tom sagt sie, da oben auf dem Dachboden ist jemand. Ich versuche sie zu beruhigen, wird wohl nur ein Waschbär sein, sage ich. Oder aber ich sage ihr, sie solle notfalls ins Hotel gehen. Es gibt da ein recht preiswertes, nur wenige Kilometer weiter. Hotel am Moor. Also so ganz alleine im Hotel, da kann sie dann aber auch schon mal echt den Blues kriegen, warf ich ein. Das stimmt, sagte Tom daraufhin. Den Blues ja, aber wenigstens hat sie keine Angst. Part of the history, boy. the neck of the leader. Day of deliverance and the case full of cash. The U-boat in the channel and the light of the world. Rewards and dispatches and masterful strokes. From the top of the island to the Ettorial ring. All of these days are lost to me now. I'm on the last flight from Saigon and the embassy roof. All of these days. Sitting there waiting Tasche. Nun also Tom, Tom, der Flohmarkthändler, er war sowohl offensichtlich bei mir zu Hause gewesen und hatte mich bedauerlicherweise nicht angetroffen. Das ist schade, denn ich weiß aktuell nicht viel mehr, als dass er mit seiner Frau in einer ehemaligen Moorgegend wohnt. Schade auch deshalb, weil er einer Nachbarin eine Tasche mit Schallplatten in die Hand gedrückt hatte, welche die mir inzwischen überreicht hat. Meine Güte, dachte ich, Tom, du hast aber auch ein Gedächtnis wie ein Elefant. Jedenfalls zog ich eine alte Maxi-Schallplatte der Equals aus der Tasche. Funky Train aus dem Jahr 1977 in der sogenannten Extended Version, der ausgedehnten Club-Version. Also, ich kaufe ja grundsätzlich alle alten Equals-Platten, weil ich der Meinung bin, dass die Gruppe um den später auch als Solokünstler erfolgreichen Eddie Grant bis heute von einigen maßlos als Charts-Leichtgewicht unterschätzt wird. Tatsächlich nämlich gibt es eine ganze Reihe von funky Pop-Songs mit karibischem Flair, die du auch heute noch in nahezu jedem halbwegs vernünftigen Club spielen könntest. Aber das nur am Rande. Denn, ausgesprochen verblüfft, zog ich eine weitere Schallplatte aus der Tasche, eine mit Geräuschen. Soundeffekte also zum Thema Tod und Horror. 1977 erschien BBC Records. Das Tracklisting, freilich hatte der Vertriebspartner dieser Platte hierzulande, kurzerhand in deutscher Sprache auf die Coverrückseite drucken lassen. Ich konnte mich beim besten Willen nicht daran erinnern, mich Tom gegenüber jemals als eine Art von Horrorfilm, Zombie, Dracula-Jünger geoutet zu haben, der ich eigentlich auch nicht wirklich bin. Trotzdem las ich natürlich nun interessiert, welche Geräusche mich auf dieser Platte erwarten würden. Hier mal ein kurzer Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis. Mitternacht auf dem Friedhof. Die chinesische Wasserfolter. Zwei männliche Schreie. Frankensteins Herzschläge. Der wilde Gorilla. Heulender Wolf. Drei heulende Werwölfe. Lachen von Irren. Und so weiter. Down from above to wander Der Inhalt dieser Tasche, die Tom, der Flohmarkthändler, einer Nachbarin von mir in die Hände gedrückt hatte, überstieg die bis hierhin erwähnten Schallplatten um einiges. Und ich war nun doch etwas ratlos. Du musst dich melden, sagte ich mir. Musst dich bedanken und letztlich auch mal fragen, wie es mit Geld aussieht. Er wird ja am Ende womöglich doch vielleicht Geld haben wollen. Aber wie nur sollte ich mich melden? Alles, was ich wusste, war, Tom lebte irgendwo in einer ehemaligen Moorgegend mit seiner Frau. Ich entsann mich eines gemeinsamen Bekannten von uns beiden, den ich flüchtig kannte. Und irgendwie konnte ich dessen Kontakt auftreiben, rief ihn also an und fragte, wo denn Tom sei und um welche verdammte Moorgegend es sich denn überhaupt handeln würde. Der gemeinsame Bekannte aber musste letztlich passen und blieb in seinen Ausführungen eigentümlich schwammig. Ich habe die beiden einmal ganz spontan besucht, sagte er. Allerdings waren sie ausgeflogen und da es schon spät war, bin ich dann in einer Absteige gelandet, ganz in der Nähe. Nie wieder, das kann ich dir sagen. Was war denn los, erkundigte ich mich. Die Matratze im Zimmer war komplett feucht, sagte er. In der Dusche flogen ausgedrückte Kippen herum, auf der Fensterbank lag fingerdick der Staub, Fastfood-Reste unter dem Bett, im Flur schlug ständig eine Uhr und das Fernsehgerät ließ sich nicht bedienen. Hotelzimmer ohne Fernseher, das kenne ich, sagte ich, da bleibt dir oft nichts anderes erspart, als in der Bibel zu lesen oder mehrfach bei geschlossenen Augen bis 100 zu zählen. Oder du machst richtig Alarm unten an der Rezeption. Ging nicht, sagte mein Gegenüber. Die Koreanerin sprach kein Englisch und der Besitzer, ein Bulgare, lag auf einem Sofa und schlief. Und am nächsten Morgen sprang zu allem Überfluss mein Wagen nicht an. Oh shit, sagte ich, da kriegst du den Blues. Den Blues, bevor der mich überkam, nahm ich den Bus. I woke up this morning, I wanna call my baby, and my phone was broken, my phone was broken. I wanna know what happened last night, I wanna. We'll be right back. Wo steckt Tom? Ich wusste längst, über diesen Kanal hier, einen gemeinsamen Bekannten, würde ich den aktuellen Aufenthaltsort von ihm und seiner Frau nie herausbekommen. Trotzdem machte ich keinerlei Anstalten, das Gespräch zu beenden. Mich hatte eine gewisse Trägheit, eine leichte Schwere, wenn es die überhaupt gibt, nehmen wir einfach an, es gibt sie, die jedenfalls, hatte mich überkommen. Und manchmal ist es ja auch ganz entspannend, mit Leuten zu reden, ohne dass auch nur der Ansatz irgendeines Ziels mit dem Gespräch verknüpft wäre. Inzwischen listete ich den nahezu kompletten Inhalt der Tasche auf, die Tom für mich bei einer Nachbarin hinterlassen hatte. Platten der Equals von Ian Dury, der französischen Sängerin Caroline Loeb, dazu Todes- und Horrorgeräusche. Dschungel bei Nacht, die chinesische Wasserfolter, 6 geisterhafte Klavierklänge, kochendes Öl, schweres Atmen und ja, tatsächlich auch Schritte im Moor. Nimm all diese Geräusche und strecke sie auf mehrere Stunden. Dann hast du den Soundtrack des Hotels, in dem ich die Nacht da in der Nähe von Toms Behausung verbracht habe, sagte mein Gegenüber und stieß ein geradezu bizarres Lachen aus. Diese Passage des Gesprächs übrigens ließ mich an eine Veröffentlichung zweier Musiker der kanadischen Band Timber Timbre denken. Simon Trottier und Olivier Fairfield nämlich werden in Kürze ihre aus dem letzten Jahr stammende Musik zu einem Horrorfilm veröffentlichen, der seinerseits meines Wissens inzwischen eingestampft worden ist und entsprechend vermutlich nie über irgendeine Leinwand laufen wird. Titel: The Last Exorcism Part 2. Die beiden Musiker nennen sich für dieses Projekt Last X und der erste Track ihres gleichnamigen Albums trägt dann auch gleich noch den Titel Hotel Blues. Die Musik ist teilweise recht spooky, unheimlich. Was ich meinem Gegenüber nun mitteilte, um so auch einfach einmal wieder einen Beitrag zu unserem Gespräch zu leisten. Passt ja, sagte der und erkundigte sich nach weiteren Details meiner Todes- und Horrorplatte. Was ist denn da noch so drauf, wollte er wissen. Schließen eines Sargdeckels, sagte ich. Und weiter Zunageln des Sargdeckels. Und dann Ausheben eines Grabes. Thank you. Tasche. Der Tom ist ein echt netter Kerl. Es ist verdammt bitter, dass ich mich nicht einmal bei ihm bedanken kann. Immer noch hing ich am Telefon und redete mit einem gemeinsamen Bekannten von Tom und mir, den ich bisher bestenfalls 4 oder 5 Mal im Leben gesehen hatte. George ist übrigens sein Name. George. Eigentlich wohl Georg, aber alle rufen ihn George. Bei Tom ist ja auch eingebrochen worden, vermeldete der nun. Oh, sagte ich, im Moor. Ist schon länger her, sagte George. Die haben ja keinen Keller. Das ganze Zeug war größtenteils wohl in der Garage und die wurde aufgebrochen. Ein Flohmarkthändler, also ohne Ware. Das ist natürlich schlecht, sagte ich etwas lahm. Vielleicht ist er gemeinsam mit seiner Frau ja bereits längst in Berlin, mutmaßte George nun. Wundern jedenfalls würde es mich nicht. Tom hat ja immer gesagt, wenn ich irgendwann keine Musik mehr verkaufe, greife ich zur Gitarre und spiele selber welche. Das ist mir neu, sagte ich. Dass er Gitarre spielen kann, wusste ich offen gestanden gar nicht. Nun ja, er kann singen und hat auch eine Gitarre, das ist eigentlich alles, sagte George nun. Kennst du nicht seinen Flaschensammler-Blues? Woher soll ich den kennen, fragte ich zurück. Ich habe immer in seinen Kisten gewühlt, wenn ich ihn auf irgendeinem Flohmarkt traf. Einmal sind wir auch zusammen etwas trinken gegangen, aber seinen Flaschensammler-Blues kenne ich natürlich nicht. Es war, als ob George darauf gewartet hätte. Er hob jedenfalls umgehend an. Ich kriege immer zu 8 Cent für die Flasche. Oh Baby, immer zu 8 Cent für die Flasche. Doch am Ende des Tages hab ich nix auf der Tasche. Ich war beeindruckt, sagte das auch und wies George darauf hin, dass sich noch ein weiterer Schatz in der Tasche befinde, die Tom mir hatte zukommen lassen. Eine Platte mit Fangesängen des berühmten Cobb Choir von der Anfield Road, Liverpool. Veröffentlicht bereits 1972. Zu hören sind darauf Gesänge aus damaligen Partien von Liverpool gegen Chelsea und Bayern Munich. Du mit deiner verdammten Tasche, sagte George nun. Ich glaube fast, er war neidisch. 8 Cent für die Flasche, hörte ich ihn leise singen. Oh Baby, 8 Cent für die Flasche, doch am Ende des Tages habe ich nix auf der Tasche. Dann war die Verbindung tot, das Gespräch urplötzlich beendet. Also Tom, ich frage mich ernsthaft, wo zum Teufel steckst du? Gute Nacht und gute Gespräche im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. Mama

The flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without.